dann hörte sie den Anrufer atmen. Und es war sein Atem. Sie kannte ihn genau. Und sie liebte ihn, liebte die Pausen in ihren Telefongesprächen, in denen er ihr mit seinem Atem wortlos nahe war. »Jan«, sagte sie, »Jan, sag was, wo bist du, was ist los?« Aber er redete nicht. Und als sie nach angstvollem Warten nochmal »Jan« sagte, legte er auf. Sie saß wie betäubt. Sie war sicher, dass sie sich nicht geirrt hatte. Sie war sicher, dass sie sich geirrt haben musste. Sie hatte Jan im Sarg liegen sehen. Jan! Zwei Tage später fand sie in der Post den Obduktionsbericht. Name, Geschlecht, Geburtsdatum und Ort, Körpermaße und Merkmale. Schwierigkeiten hatte sie mit dem französischen Text erst, als die Schnitte und Befunde beschrieben wurden. Sie holte das Wörterbuch und machte sich an die Arbeit, auch wenn ihr jeder Schnitt, von dem sie las, wehtat. Als sie fertig war, las sie den ganzen Text nochmal durch. Erst jetzt fielen ihr das Sweatshirt und die Jeans auf, in denen Jan vor dem Arzt auf dem Tisch gelegen hatte. Er war damals mit dem Anzug in die Kanzlei gefahren, und mit dem Anzug, so hatte die Polizei in ihrem Bericht geschrieben, war er auch in seinem Auto gefunden worden. Sie ging zu ihrem gemeinsamen Kleiderschrank. Sie kannte seine Kleider, auch seine Jeans, seine Tee und Sweatshirts. Nichts fehlte, als wenn es darauf ankäme. Sie rief bei Beerdigungsunternehmen an. Ein bisschen verwundert erklärte man ihr, ihr Mann habe, als er aus Frankreich überführt wurde, einen verkrumpelten grauen Anzug angehabt. Man habe sie gefragt, ob sie ihn haben wolle. Erinnere sie sich nicht? Am selben Abend, als die Kinder schliefen, rief Ulla Ilse an. Sie halte es alleine nicht mehr aus. Ilse kam pflichtschuldig. Sie und Ulla waren keine engen Freundinnen. Aber wenn Ulla so einsam und verzweifelt war, bei ihr Trost zu suchen, dann wollte Ilse geben, was sie geben konnte. Ulla wollte keinen Trost. Sie hatte einen Panzer um ihren Schmerz gelegt. Sie wollte kämpfen. Sie war sicher, dass ein faules Spiel gespielt wurde. Und sie war nicht bereit, es hinzunehmen. Wer steckte dahinter? Was hatten sie mit Jan gemacht? Hatten sie ihn entführt? Entführt und ermordet. Ilse legte Heft und Stift weg und sah aus dem Fenster. Wie im Taumel waren Ulla und sie damals gewesen, was sie alles versucht hatten. Die Suche nach dem Mandanten, mit dem Jan in den letzten Wochen viel zu tun gehabt und über den er gelegentlich düstere Andeutungen gemacht hatte. Die Beschattung der Kanzlei, die wegen der Akten nicht locker ließ. Die Reise in die Normandie. Keine Hypothese war zu abwegig, keine Spekulation zu verstiegen. Bis sich nach einem Jahr der Taumel erschöpft hatte. Und mit ihm auch ihre Freundschaft. Ulla war gekränkt, weil Ilse nicht mit ihr daran glaubte, dass Jan in einem faulen Spiel seiner Kanzlei oder eines Mandanten in den Tod getrieben oder entführt und ermordet worden war, sondern darauf bestand, er habe seinen Tod nur vorgegaukelt und lebe ein neues Leben. Sie trafen sich noch, riefen sich noch an, aber die Abstände zwischen den Treffen und Anrufen wurden größer, und schließlich war jede erleichtert, dass die andere sich nicht mehr meldete. Ilse verstand, warum Ulla sich in den Taumel gestürzt hatte. Er ließ sie das dunkle Wasser der Trauer mit schnellem Segel überqueren. Als der Taumel vorbei war, war sie über Jans Tod hinweg. Aber warum hatte der Taumel auch sie erfasst? War es Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, die sich im Tun mit Ulla erfüllte? Aber warum teilte sie dann nicht auch Ullas Überzeugung vom Selbstmord oder Entführungs- und Mordkomplott? War es Lust am Abenteuer? War es Größenwahn? Es gab damals Momente, in denen sie wirklich meinte, einer großen Sache auf der Spur zu sein. Was immer sie in den Taumel gezogen hatte, wo war es? Steckte etwas in ihr, das sie seitdem unterdrückt hatte? Das eigentlich hätte gelebt werden wollen und es vielleicht noch immer wollte? Als Ilse schließlich das wiederholte Läuten der Glocke hörte, war es 7 und höchste Zeit. Im Zimmer hing kein Spiegel. Ilse machte das Fenster auf und suchte ihr Bild in der Scheibe. Sie verzichtete auf den Versuch, Haar oder Gesicht zu verschönen. Sie sah sich zu undeutlich und war ohnehin nicht gut mit Kamm, Wimperntusche und Lippenstift. Aber sie wandte den Blick nicht von sich. Sie hatte Mitleid mit dieser Frau, die sie selbst war, immerzu gehemmt, um da, wo sie war, ganz anwesend zu sein, außer zu Hause. Sie hatte Heimweh, auch wenn sie sich für die Dürftigkeit ihres häuslichen Glücks mit Katzen und Büchern ein bisschen schämte. Sie lächelte sich kläglich an. Die Abendluft war kühl. Sie atmete tief ein und aus. Sie nahm alle Kraft zusammen und ging hinunter zu den anderen. Christiane hatte eine Tischordnung gemacht und vor jedem Teller stand ein Kärtchen mit Namen und Bild. Einem Bild von damals. Mit großem Hallo wurden die Bilder herumgereicht und bestaunt. Nun guck mal, der Bart! Die Frisur, so sah ich damals aus? Du hast dich aber verändert. Woher hast du die Bilder? Ilse hatte außer Margarete und Henna noch keinen begrüßt und machte die Runde. Jörg kam mir so verlegen vor, wie sie selbst sich fühlte. Als er ihre Umarmung nicht erwiderte, dachte sie zuerst, es liege an ihr. Dann sagte sie sich, dass er im Gefängnis die Entwicklung der Umgangsformen verpasst und das begrüßende Umarmen nicht gelernt hatte. Sein Platz war an einer Breitseite des Tisches zwischen Christiane und Margarete. Ihm gegenüber saß Karin, flankiert von Andreas und Ulrich. Neben Andreas und Margarete saßen Ulrichs Frau und Karins Mann einander gegenüber. Neben Ulrich und Christiane Ilse und Henna. An der einen Schmalseite saß Ulrichs Tochter, zwischen Ilse und Henna, an der anderen war für Marco Hahn gedeckt, der erst später kommen konnte. Karin schlug mit der Gabel ans Glas, sagte, »Lasst uns beten«, wartete, bis alle ihre Verblüffung überwunden hatten und still waren, und betete, »Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.« Henna sah um sich. Alle bis auf Jörg und Andreas hatten den Kopf gesenkt, manche auch die Augen geschlossen. Jörgs Lippen bewegten sich, als rede er mit oder spreche sein eigenes säkulares, revolutionäres Tischgebet. »Denn es will Abend werden. Soll das heißen, dass die Christen Gott nachts mehr brauchen als tags? Also mir geht es anders. Ich brauche tags eher Hilfe als nachts.« Andreas fragte, kaum war Karin fertig, mit spöttischem Interesse. Der Spott passte zu ihm, zu seiner Hagerkeit, zur Eckigkeit seiner Bewegungen, zum kahlen Schädel und kalten Blick. »Und warum? Und der Tag hat sich geneigt? Ist, dass es Abend werden will und dass der Tag sich geneigt hat, nicht ein und dasselbe?« »So sind sie, die Juristen. Drehen und wenden dir die Worte im Mund herum.« Ulrich lachte. »Aber ehrlich, Karin, wird es dir nie zu viel? Singen, beten, predigen, über alles und jedes, was Frommes und Kluges sagen? Ja, ich weiß, es ist dein Beruf, aber mein Beruf wird mir manchmal zu viel. Dein erstes Essen in Freiheit, was sagst du?« Christiane stieß Jörg freundschaftlich mit dem Ellbogen an. »Dein erstes Essen in Freiheit, ein Essen mit Tischgebet«, Andreas ließ nicht locker. »Was sagst du dazu?« »Es ist nicht mein erstes Essen in Freiheit. Wir haben heute Morgen an der Autobahn und heute Mittag in Berlin gegessen.« »Deshalb sind wir erst heute Abend gekommen«, erklärte Christiane. »Ich dachte, Jörg sollte ein bisschen Stadtluft schnuppern. Die Entlassung kam so überraschend, dass sie das übliche Programm nicht fahren konnten. Sie haben ihn vorgestern ein bisschen rausgeführt. Das war's. Kein regelmäßiger Freigang, kein offener Vollzug. Aber nehmt euch doch, worauf wartet ihr?« Sie schob die Schüssel mit Kartoffelsalat zu Karin und die mit den Bratwürsten zu Andreas. »Danke!« Karin nahm die Schüssel. »Ich will die Antwort nicht schuldig bleiben. Die Hetze wird mir oft zu viel, nicht nur, weil ich eigentlich langsam bin. In der Hetze kommt Singen, Beten und Predigen nicht mehr wirklich aus dem Herzen, sondern werden zum Job, den ich erledigen muss. Das wird Gott nicht gerecht und tut mir nicht gut.« »Das nenne ich eine gute Antwort«, Ulrich nickte und tat sich Kartoffelsalat auf den Teller. Als er die Schüssel zu Ilse schob, wandte er sich zu Jörg. »Dich muss ich gar nicht erst fragen.« Irritiert sah Jörg Ulrich an, dann Christiane, dann wieder Ulrich, ob es dir manchmal zu viel geworden ist? Was war eigentlich das Schlimmste im Gefängnis? Dass du gerade keine Hetze hattest, sondern zu viel Zeit und zu wenig zu tun? Dass du immer am selben Fleck warst? Die anderen Insassen, das Essen, kein Alkohol, keine Frauen? Eine Einzelzelle hast du gehabt, habe ich mal gelesen. Und arbeiten hast du nicht müssen, ne? Das ist die halbe Miete, stimmt's? Jörg rang um eine Antwort und fing schon einmal an, mit den Händen zu reden. Christiane intervenierte. Ich finde nicht, dass das Fragen sind, die gerade jetzt gestellt gehören. Lass ihn ankommen, ehe du ihn ausfragst. Christiane, die ewige große Schwester. Weißt du, was das Erste war, woran ich mich erinnert habe, als deine Einladung kam? Wie ich euch vor mehr als 30 Jahren kennengelernt habe. Du immer an seiner Seite, immer mit einem Auge auf das, was er gerade macht. Zuerst dachte ich, ihr seid ein Paar, bis ich verstanden habe, dass du die große Schwester bist, die auf den kleinen Bruder aufpasst. Dann lass ihn mal. Karin hat uns erzählt, wie es ihr als Bischöfin geht. Ich erzähle euch gerne, wie mein Leben mit den Labors läuft, wenn ihr es hören mögt, und er kann uns von deinem Leben im Gefängnis erzählen. Ilse und Henna sahen einander an. Ulrich schlug einen leichten Ton an, aber in seinen wie auch in Christianes Äußerungen lag eine Schärfe, als führten beide einen verhaltenen Kampf. Worum kämpften sie? Von der Isolationsfolter wirst du nichts hören wollen. Davon wollt ihr alle nichts hören. Und vom Schlafentzug und der Zwangsernährung und den Rollkommandos und der Bunkerzelle. Danach, als ich den Kampf um normale Haftbedingungen gewonnen hatte, Jörg lachte auf. Also als die Haftbedingungen normal waren. Der Lärm war schlimm. Du denkst vielleicht, im Gefängnis ist es still, aber es ist laut. Bei jeder Aktivität müssen Eisentüren auf- und zugemacht und Eisengänge und Eisentreppen begangen werden. Tags schreien die Leute einander an und nachts schreien sie im Schlaf. Dazu gibt's das Radio und die Glotze und einer klappert auf der Schreibmaschine und einer donnert seine Hanteln gegen die Tür. Jörg redete langsam, stockend und mit den zufälligen, fahrigen Handbewegungen, die Christiane schon am Morgen erschreckt hatten und wieder erschreckten. Was das Schlimmste ist, willst du wissen? Dass das Leben anderswo ist. Dass du von ihm abgeschnitten bist und verfaulst. Und je länger du auf danach wartest, desto weniger ist danach noch wert. Hast du eigentlich damit gerechnet, ins Gefängnis zu müssen? Ich meine, hast du damit gerechnet, wie der Angestellte mit der Entlassung? Oder der Arzt mit einer Ansteckung? Berufsrisiko? Oder hast du gedacht, dass du immer weitermachst und als Terrorist in Ruhestand gehst, aus Altenteil, wo dich dann die jungen Terroristen versorgen? Hat eigentlich jeder was in seinem Glas? Eberhard hatte eine kräftige Stimme, mit der er Ulrich mühelos übertönte. »Ich bin der Älteste hier am Tisch, und zu Ruhestand und Altenteil sollten Sie mich fragen. Jörg ist noch jung, und ich hebe das Glas auf die vielen tätigen, erfüllten Jahre in Freiheit, die er vor sich hat. Auf Jörg! Auf Jörg!« Als alle die Gläser abgesetzt hatten, dauerte es einen Moment, bis wieder geredet wurde. Karins Mann machte zu Ulrichs Frau eine lächelnde Bemerkung über ihren hartnäckigen Mann. Andreas entschuldigte sich ironisch bei Karin, er habe das Gebet schon verstanden, es habe ihn nur der Teufel geritten. Christiane flüsterte Jörg zu, rede mit Margarete. Und Ilse und Henna fragten Ulrichs Tochter nach Schulabschluss und Berufsplänen. Ulrich ließ nicht locker. Ihr tut, als hätte Jörg einen Aussatz, über den man nicht reden darf. Warum soll ich ihn nicht zu seinem Leben fragen? Er hat es sich ausgesucht, genauso wie ihr eures und ich meines. Eigentlich finde ich euch überheblich. Jörg setzte nochmals an, wieder langsam, wieder stockend. Also, ich habe nicht an das Alter gedacht. Ich habe nicht weiter gedacht als bis zum Ende der Aktion oder vielleicht noch bis zur nächsten. Mich hat mal ein Journalist gefragt, ob das Leben in der Illegalität schlimm war. Und er hat nicht verstanden, dass es nicht schlimm war. Ich glaube, jedes Leben, das du jetzt lebst und bei dem du nicht in Gedanken anderswo bist, ist gut.« Ulrich schaute sich triumphierend um. Beinahe hätte er »Na bitte« gesagt. Eine Weile ließ er die einzelnen Gespräche laufen. Ilse, die sich zu erinnern glaubte, woher sie die Bilder auf den Tischkarten kannte, fragte Christiane. Ja, sie hatte sie aus einer Aufnahme ausgeschnitten, die bei Jans Beerdigung gemacht worden war. Ilse fragte Jörg, ob er sich an Jan erinnere, und wurde durch die Antwort »Er ist der Beste« verwirrt. Ulrichs Tochter fragte Henna leise, ob er denke, Jörg sei im Gefängnis homosexuell geworden. Und Henna antwortete ebenso leise, er habe keine Ahnung, wisse aber, dass es in Internaten, Lagern und Gefängnissen eine Gelegenheitshomosexualität gebe, die sich danach wieder verliere. Christiane flüsterte Jörg zu, der schweigend aß, »Frag Margarete, wie sie das Haus gefunden hat.« Aber Ulrich kam ihm zuvor. »Ihr erinnert euch sicher noch an den ersten Fall und die erste Predigt.« Er nickte Andreas und Karin zu. »Ilse an die erste Unterrichtsstunde und Henna an den ersten Artikel. Ich werde nie meine erste Brücke vergessen. Ich habe in keine spätere Arbeit so viel Zeit und Liebe gesteckt und an ihr was fürs Leben gelernt. Wie war das mit dem ersten Mord, Jörg? Hast du an ihm...« »Hör auf, Ulrich! Hör bitte auf!« brach es aus seiner Frau heraus. Resigniert hob Ulrich die Arme und ließ sie wieder sinken. »Okay, okay. Wenn ihr meint...« Henna merkte, dass er nicht wusste, was er meinen sollte. Und als er in die Runde sah, las er in den Gesichtern anderer, dass sie es auch nicht wussten. Er bewunderte Ulrich, der so geradlinig, so gerade heraus war. Jörgs Leben war Jörgs Leben, wie ihr Leben ihr Leben war. Vielleicht hatte Ulrich recht. Jedenfalls konnte er interessiert und engagiert mit Jörg reden. Er, Henna, brachte nur Belanglosigkeiten zustande. Nach dem Nachtisch stand Jörg auf. »Seit Jahren, ach was, seit mehr als 2 Jahrzehnten, habe ich keinen so langen und vollen Tag gehabt. Nimmt mir nicht übel, dass ich ins Bett gehe. Wir sehen uns morgen zum Frühstück. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und schlaft gut.« Er machte die Runde und gab jedem die Hand. Zu dem erstaunten Henna sagte er, »Ich finde mutig, dass du gekommen bist.« Als er das Zimmer verließ, wollte Christiane aufstehen und mitgehen. Unter Ulrichs spöttischem Blick ließ sie es bleiben. Andreas war aufgestanden, als Jörg sich von ihm verabschiedet hatte, und stehen geblieben. »Ich glaube, ich sollte...« »Bitte keinen allgemeinen Aufbruch!« Christiane sprang auf und winkte mit den Händen, als wolle sie Andreas wieder auf den Stuhl drücken und die anderen auf den Stühlen festhalten. »Es ist 10, viel zu früh fürs Bett.« »Andreas, ich freue mich so, dass du endlich die alten Freunde kennenlernst und sieh dich. Ich bin sicher, dass du einen harten Tag hinter dir hast, aber bleib noch.« »Als sei sie ein Offizier, dessen Soldaten desertieren wollen«, dachte Henna. »Warum die Angst, wir würden ihr entgleiten?« Ingeborg haderte weiter mit ihrem Mann. »So kannst du nicht mit Jörg reden. Du machst... Siehst du nicht, dass er fertig ist? Er kommt nach noch fast 20 Jahren aus dem Gefängnis, und statt dass du ihn zu sich kommen lässt, machst du ihn fertig.« Sie sah sich um, als erwarte sie Zustimmung. Karin versuchte zu versöhnen. »Fertig machen, so habe ich Ulrich nicht verstanden. Aber ich glaube, auch im Moment sollten wir Jörg mit der Vergangenheit in Ruhe lassen und ihm Mut zur Zukunft machen.« »Christiane, was hat er vor?« Ulrich ließ Christiane nicht antworten. »In Ruhe lassen? Wenn er in den letzten Jahren etwas im Überfluss gehabt hat, dann doch wohl Ruhe. Er ist Mitte oder Ende 50, wie wir alle, und sein Leben war, wie wollt ihr es nennen, Banken überfallen und Leute umbringen, Terrorismus, Revolution und Gefängnis, das war sein Leben, das er sich ausgesucht hat. Ich soll ihn nicht fragen dürfen, wie es war? Dafür sind Treffen alter Freunde da. Man redet über die alten Zeiten und erzählt sich, was man seitdem gemacht hat. Du weißt genauso gut wie ich, dass das kein normales Treffen alter Freunde ist. Wir sind da, um Jörg zu helfen, sich im Leben einzurichten und um ihm zu zeigen, dass das Leben und die Menschen ihn gerne wieder bei sich haben.